Die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten und die Studenten, Schüler und Jugendlichen besuchen ununterbrochen die historische revolutionäre Gedenkstätte Bonghwa. Vom Jahr zu 100 2011 bis jetzt besichtigten mehr als 818.000 Leute diese Gedenkstätte. Die Gedenkstätte überliefert das edle revolutionäre Leben und die großen Verdienste vom Herrn Kim Hyung-sik, hervorragenden Leiter der antijapanischen nationalen Befreiungsbewegung Koreas und unbeugsamen revolutionären Kämpfer. Hier befinden sich die Myungsin-Schule, in der Herr Kim Hyung-sik in der schwierigen Zeit der Leitung des antijapanischen Kampfes für die Unabhängigkeit der neuen Generation den Patriotismus und den festen Willen zur Befreiung des Vaterlandes einpflanzte, ein Wohnhaus, in dem er mit seinen Familienangehörigen die revolutionäre Tätigkeit entfaltete, der geheime Sitzungsort auf dem Berg Bonghwa, der Gedenkstein Pisok-Verein, die Anlegestelle Mekzon und weitere.